Ohne Titel bisher. An der Kasse, ich sitze da. Ich kann hier nicht weg. Trage ein T-Shirt, auf dem du siehst, zu Diensten hier und bitteschön. Junge Frau, haben Sie eine Katze? Ich schaue nach oben. Ich sehe Bart, grüne Augen, Mütze, Jacke. Ich schaue nach unten. Du lächelst. Ich nicht. Du siehst mich an, ich dich nicht. Ich sage nein. Na hier, aber wegen die Kratzer. Nein. Du kaufst. Käse, Milch, Salat, Schokolade, Joghurt, Äpfel. Der Käse hat 17 Löcher. Er kostet 3,27 Euro. Ich rechne aus, was 17 plus 3,27 Euro gibt. 20,27 Euro. Ich will das gerade durch drei teilen, als du... Na hier, dat, wo an die Arme? Was haben sie denn da gemacht? Da, wo du zu rot ist. 6,5 irgendwas. Periode irgendwas. 12,97 Euro macht das bitte. Drucker anstarren. Drucker anstarren. Drucker. Komm schon. Druck das aus. Druck das aus. Bitte, ich, schneller. Komm schon. Schau dich nicht an. Ich schau dich nicht an. Ich schau dich nicht an. Ich hab ja auch eine Katze. Sagst du und brauchst ewig, um das Geld aus deinem Portemonnaie zu holen. Kassenbon weg, Geld rein, du raus. Endlich. Lieber Unbekannter, ich weiß, du hast das wahrscheinlich nicht böse gemeint. Meine Arme, das sind Schlachtfelder, auf denen ich Kämpfe ausgefochten habe, für die mir die Worte fehlten. Diese Kämpfe sind nie fair und meine Waffen sind so viel stärker als das Fleisch, das meine Knochen schützt. Wenn meine Haut dann viel zu schnell aufgibt, sporne ich mich an. Tiefer, schneller, weiter heißt mein Leitspruch und ich kann nicht von mir ablassen, ehe ich nicht gegen den Teil von mir gewonnen habe, der mir nicht glauben will, dass wenigstens gesehen werden muss, wenn ich schon nicht beschreiben kann. Lieber Unbekannter, ich habe keine Katze. Ich habe mich selbst. Und ich bin so gerne mein ärgster Feind, mir zu beweisen, dass ich noch ein bisschen weiter gehen, noch ein bisschen mehr aushalten, noch ein bisschen tiefer in mich eindringen kann, das gibt mir Sicherheit. Die Sicherheit zu wissen, dass was auch kommt, ich mich stärker gemacht habe als alles, was die Welt für mich bereithalten könnte. Lieber Unbekannter, wenn ich morgens aufwache, zähle ich die Sekunden, bis ich begriffen habe, dass ich nicht mehr da bin, wo ich gelernt habe, dass Schmerztoleranz Sicherheit ist. Es gibt Orte, die ich nicht betreten kann und Gerüche, vor denen ich weglaufen muss. Es gibt Worte, die ich nicht ertrage und Tage, an denen ich mich nicht vom Spiegel lösen kann, weil er mir zeigen kann, was ich so lange schon zu fühlen verlernt habe. Lieber Unbekannter, es gibt YouTube-Videos. Die sind fast so zahlreich wie der Hass auf meinen Arm. Sie heißen How to Cover Self-Harm Scars oder Hiding Scars in Front of Your Family. Es gibt tausend Möglichkeiten, dir meinen Anblick erträglicher zu machen. Und ich habe mich gegen alle entschieden. Ich habe die radikale Entscheidung getroffen, T-Shirts zu tragen. Lieber Unbekannter, deine Betroffenheit über meinen Schmerz ist nichts, was mich interessiert, solange du nicht bewiesen hast, dass ich dich interessiere. Es ist mir egal, wer in deiner Familie wann, wie lange und warum in der Psychiatrie war. Es ist mir egal, dass Joggen dein Patentrezept für schwere Tage ist. Es ist mir egal, dass zu viel Zucker zu Depressionen führt und dass ich auch auf Gluten verzichten sollte. Es ist mir egal, welchen Rasierapparat du nutzt. Es ist mir egal, dass einer aus deiner Klasse das auch mal gemacht hat. Es ist mir egal, dass Kinder hier sind. Lieber Unbekannter, als ich 12 Jahre alt war, habe ich dem Leiter meiner Theatergruppe erklärt, ich sei mit dem Brotmesser abgerutscht. Er hat sich nicht gewundert über ein ca. 50 cm langes Brotmesser, das in einem Radius von etwa 180 Grad einen Bogen beschrieben hat, der dafür sorgte, dass es irgendwo an meinem linken Ellenbogen landete. Aber er konnte mir 5 Jahre später erklären, dass negatives Verhalten nicht durch zu viel positive Aufmerksamkeit bestärkt werden sollte. Lieber Unbekannter, meine Arme sind keine Bitte, sie sind keine Einladung, sie sind meine Arme. Ich habe sie unwiderruflich bemalt und mich entschieden, mit dicken Pinselstrichen eine Geschichte auf meinem Körper zu hinterlassen. Wenn du nicht genau genug hinsiehst, übersiehst du die Bleistiftlinien zwischen der Ölfarbe. Ich zeichne täglich weiter und es wird Zeiten geben, in denen ich wieder zur Pastellkreide greife. Zeiten, in denen mein Leben mehr Aquarell und weniger Gemälde ist. Zeiten, in denen ich überhaupt nichts hinzuzufügen habe. Zeiten, die du nicht sehen kannst. Zeiten, in denen ich um 6 Uhr morgens nicht sagen kann, ob ich noch oder ob ich schon wieder wach bin. Zeiten, in denen Verbände das Einzige sind, das darauf schließen lässt, dass ich eine annähernd